Hol dir einen Laster und lass da alles reinräumen, was du von hier noch für dein neues Leben brauchst. Lass etwas Platz da, mein Herz muss leider auch mit. Komm nicht zur Würde, die nahmst du schließlich auch. Aber gewähr eine Macht der großen Gnade. Mir, wenn es geht, nur diesen einen letzten Wunsch. Lass mich ruhig liegen in der ausgeräumten Wohnung und nimm alles mit, doch bitte nicht den Hund. Lass mir den Hund da, lass mir den Hund da. Der Rest ist mir inzwischen schon egal. Lass mir den Hund da, lass mir den Hund da. Der Rest ist mir egal. Wir heulen um die Wette, wenn der Mond scheint und rollen uns betröppelt in den Kopf. Wir trotten ohne Ziel durch Nacht und Regen, verstehen uns ohne Blick und ohne